Wir schalten jetzt um ins Sportstudio. Für unsere Fußballfreunde aus dem Fußballspiel Ajax Amsterdam gegen Spüli Lissabon. Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, im Sportstudio. Wir bekommen soeben telefonisch die letzten Bundesliga-Ergebnisse von unserem Sportredakteur Jens-Peter Perlich. Jens-Peter Perlich, bitte die letzten Bundesliga-Ergebnisse. Ja, hier ist Jens-Peter Perlich. Sie bekommen jetzt von mir telefonisch die letzten Bundesliga-Ergebnisse. Der Meidericher SV schlägt den MSV Duisburg 3:0. Der Hamburger SV. Vielen Dank für die aufschlussreiche Information. Meine Damen und Herren, in 10 Sekunden ist es soweit. In 10 Sekunden ist es soweit. 30 Millionen Zuschauer schauen auf die Uhr. In 10 Sekunden. Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hier in dem von Ebbe und Flutlicht durchleuchteten Volksparkstadion. Wir erwarten jeden Augenblick das Eintreffen der beiden deutschen Mannschaften. Ich sehe gerade, der Schiedsrichter hat das Spielfeld trotz starken Regengusses für bespielbar erklärt. Und Beckenbauer fragt ihn gerade, dürfen wir in der ersten Halbzeit gegen die Strömung spielen? Und da kommen sie auch schon. Zuerst kommen die Bayern in ihren braunen, halbseidenen Flanellhemden. Sehr schick. Schick auch die aufgesetzten Revers aus flauschig verarbeitetem Kräuselkrepp. Sie tragen dazu beige, halblange Hosen. Entschuldigen Sie, die beiden Rechtsaußen tragen keine Hosen, sind aber durch eine Chiffonschleife gekennzeichnet. Und jetzt kommt auch Rainer Zobel mit seinem Nerz. Und da kommt der Torwart aufs Spielfeld. Er trägt einen langen grünen Lodenmantel mit weit geschnittener Kapuze, darunter ein moosgrünes Pepita-Käppi. Nicht umsonst wurde er zum bestangezogenen Sportsmann des Jahres gewählt. Und da kommt auch der Ball ins Spiel, heute ganz in Leder. Und jetzt beginnt das Spiel mit dem Anpfiff des Unparteiischen. Mit einem Schuss vom Libero. Libero kommt aus dem Lateinischen. Liber, Libri, das Buch. Das ist der einzige Spieler, der lesen kann. Von Beckenbauer rüber zu Overath. Overath mit einem Reisepass zu Müller. Müller hat seine letzte Verletzung noch nicht ganz auskuriert. Es bereitet ihm einige Schwierigkeiten, auf dem unebenen Spielfeld mit seinem Rollstuhl voranzukommen. Aber jetzt gelingt ihm ein Schuss aus der Hüfte. Rüber zu Oberrad, Oberrad zu Grabowski, Grabowski zu Campari, Campari zu Nesquik. Doch was ist das? Da wird Beckenbauer von hinten gedeckt. Seit wann ist das denn erlaubt? Doch da kommt schon der Schiedsrichter mit einem Eimer Wasser, um die beiden zu trennen. Das Spiel. Das Spiel verliert etwas an Würze, das Spiel wird etwas lasch, etwas müde. Overath verliert etwas an Flüssigkeit. Da bekommt ein Spieler der gegnerischen Mannschaft den gestreckten Zeigefinger direkt ins linke Auge. Nicht ganz fair, nicht ganz fein. Und der Schiedsrichter lässt Vorteil gelten. Er zeigt dem Spieler die rote Zunge. Jetzt wieder eine butterweiche Ecke getreten von Grabowski rüber zu der Seite. Ob der Wiesel fliegen, Wuschelkopf, Müller, Müller, Kopf, Abpraller, Nachschuss. Doch Torwart Meier hebt den Ball über die eigene Latte. Ja, meine Damen und Herren. Bei solchen spielerischen Leistungen, wie es Torwart Meier gerade demonstriert hat, darf man applaudieren, muss man applaudieren. Vielleicht sollte dieser oder jener zu Hause auch einmal probieren, den Ball über die eigene Latte. Ich versuche jetzt eine Verbindung. Ich versuche eine Verbindung mit unserem Sportkommentator Harry Hirsch zu übernehmen. Vielleicht gelingt es mir. Ich rufe Harry Hirsch im Studio. Harry Hirsch, Harry Hirsch, Harry Hirsch, bitte kommen. Harry Hirsch. Ja. Ich melde mich hier aus Flagranti. Wo sind Sie? In Flagranti. Ja, dann lassen Sie sich mal nicht erwischen. Nein, nein. Können Sie mich hören? Ja, wir hören Sie sehr gut. Können Sie uns hören? Ja, wir hören Sie sehr gut. Können Sie mich verstehen? Ja, wir verstehen Sie sehr gut. Nein, Sie können mich nicht verstehen. Doch, wir verstehen Sie sehr gut. Nein, keiner kann mich verstehen. Keiner versteht mich. Keiner.